Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Hacker haben sich Zugang zu etwa 50 Millionen Nutzerkonten verschafft. Das sind die jüngsten Nachrichten von Facebook. Für weitere 40 Millionen Konten bestand wohl ebenfalls ein Risiko, hat das Unternehmen mitgeteilt. Angeblich ist die Sicherheitslücke nach eigenen Angaben geschlossen. Ralf Füchs, Sie sind heute unser Gast und einer von Millionen Facebook-Usern. Sind Sie auch ausgelockt worden? Ja, ich musste mich tatsächlich neu anmelden gestern. Ich wusste allerdings nicht, ob das damit zu tun hatte, dass ich das von London aus gemacht hatte. Und habe erst nachträglich erfahren, dass es dieses Desaster gegeben hatte, diese Sicherheitslücke, die das ermöglicht hat, die Nutzerprofile von 50 Millionen Menschen zu hacken. Ich meine, das ist wirklich eine unglaubliche Dimension. Ja. Sie sagten ja auch gerade Desaster. Andere halten es vielleicht eher für ein Skandälchen. Nach dem Motto, ein Kapitel mehr. Wir kennen ja schon den Skandal um Cambridge Analytica, diesen Eklat. Und ja. Da folgt eben eins aufs andere. Das liegt in der Natur der Sache. Naja, ich würde das schon unterscheiden. Ja, Facebook Analytica, das war tatsächlich der fahrlässige Missbrauch von Daten von Facebook-Usern für kommerzielle Zwecke. Also die wurden schlicht sagen verkauft an ein Unternehmen, was damit sagen politische Strategie betreibt. Ja. In diesem Fall hat es offenbar tatsächlich eine Sicherheitslücke im Algorithmus gegeben, in der Software. Das kann immer passieren. Daraus kann man meines Erachtens keinen Skandal machen, sondern man muss sich bewusst sein, dass wenn wir unsere Daten so freizügig sagen im Netz zur Verfügung stellen und so freizügig kommunizieren im Netz, dann gehen wir immer auch ein Risiko ein. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit in der digitalen Welt, keinen hundertprozentigen Datenschutz, sondern einen ständigen Wettlauf zwischen Hackern und Sicherheitsleuten und dieses Risiko geht man immer ein und deshalb muss man doch bewusster umgehen mit seinen eigenen Datenspuren. Hundertprozentige Sicherheit können wir alle ganz bestimmt nicht erwarten, aber könnten wir nicht zumindest in der EU beispielsweise ein wertebasiertes, nutzerorientiertes Internet aufbauen? Also China bekommt quasi ein eigenes Google, das ist ein zensiertes und sicherlich kein Vorbild für uns. Aber die EU und auch die Bundesregierung hat in den letzten Monaten ja sehr viele Gremien geschaffen, um sich für die Digitalisierung fit zu machen. Und da wäre es ja denkbar, das Ganze auf völlig andere Grundlagen zu stellen. Also ich bin da sagen ausgesprochen skeptisch. Ich meine, Facebook ist ein soziales Netzwerk und der Erfolg dieses Netzwerks beruht natürlich auch auf seiner Größenordnung. Je mehr Menschen sich daran beteiligen, desto reichhaltiger sind die Informationen und die Kontakte und die Kommunikationsmöglichkeiten. Und umso mehr Geld kann man damit verdienen. Natürlich. Von dem Gedanken müssten wir uns dann natürlich verabschieden. Und zu glauben, man könnte jetzt sagen, ein staatlich orchestriertes soziales Netzwerk, da kriege ich auch Gänsehaut. Mhm. Ja, wer kontrolliert das? Nach welchen Maßstäben? Sondern die EU muss natürlich Datenschutznormen aufstellen und sie muss Unternehmen haftbar machen, wenn sie gegen diese Normen verstoßen. Notfalls auch mit sehr empfindlichen Geldstrafen, um Änderungen zu bewirken. Und gleichzeitig müssen wir alles tun, um die eigene Start-up-Kultur und die Innovationsfähigkeit Europas, was diese neuen digitalen Medien und künstliche Intelligenz angeht, zu befördern, damit nicht am Ende Europa der Weltmeister der Regulierung ist, aber diese Techniken selbst von China und den USA monopolisiert werden.